NDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talkwoche, die wie immer mit einer freien Themennacht beginnt. Und das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Ich finde, es liegt ein schlimmes Wochenende hinter uns, oder mich zumindest haben einige Sachen sehr schockiert an diesem Wochenende und in den letzten Tagen. In Köln wird ein Mann am Nachmittag, am helllichten Tag auf dem Neumarkt fast totgeprügelt von Junkies. In Frankreich gehen Hooligans mit äußerster Brutalität vor und in Orlando ermordet ein wahrscheinlich islamistisch gesonnener Schwulenhasser 50 Menschen. Das ist eine Ballung von schlimmen Nachrichten und vor allen Dingen die ersten beiden, die ich gerade erwähnt habe, lassen wirklich die Frage aufkommen, wird es in unserer Gesellschaft immer brutaler? Ist die Brutalität so in den Alltag eingedrungen, dass wir eigentlich alle mehr oder weniger Angst haben müssen, uns zu bewegen, frei zu bewegen? Wie gesagt, der Vorfall in Köln, für die, die es nicht kennen, das ist ein zentraler Platz in Köln, der Neumarkt. Am Nachmittag, Samstagnachmittag, ist da richtig was los. Und es kommt ein 56-jähriger Mann mit seinem 24-jährigen Sohn zufällig dort vorbei und wird von 9 Junkies so zusammengeschlagen, dass er im Moment in Lebensgefahr schwebt. Und man weiß nicht, wie es ihm geht. Wir wünschen natürlich von hier aus alles Gute und gute Besserung. Ihr könnt gerne anrufen 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Christel. Und Christel ist 65. Guten Morgen, Christel. Ja, schönen guten Abend, Domian. Und ich rufe hier aus Orlando an. Ach. Ja. Du lebst in Orlando? Ja, ich lebe seit 2001 im April hier und ich hatte im März mit dir gesprochen, 2001, dass ich mit 50 Jahren zu meinem zukünftigen Mann ausgewandert bin und mir geht sehr gut. Und jetzt, dass ich jetzt nochmal mit dir spreche, das ist immer schlimm. Ein sehr traurigen Anlass. Nun haben wir heute, liebe Christel, im Fernsehen sehr, sehr viele Beiträge hier im deutschen Fernsehen gesehen. Mhm. Wie ist denn die Atmosphäre und die Stimmung im Moment in Orlando? Ja, also ich kann nur sagen, was ich vom Fernsehen weiß, dann wir selber sind nicht heute rausgefahren. Mhm. Und die Berichterstattung war sehr gut und die haben viele Leute interviewt. Und wir persönlich denken, mein Mann und ich, dass es mehr ein Hass war gegen die Schwulen und Lesben, mhm, weil die Bar, wir sind da schon so oft vorbeigefahren, das ist ungefähr 20 Minuten von hier, mhm, die haben wir gar nicht wahrgenommen. Und da gehen nicht nur Schwule und Lesben rein, da gehen auch Hetero rein. Mhm. Mhm. Ja, wie das ja heute so ist in den großen schwulen Diskotheken, sind natürlich auch Heterosexuelle willkommen, klar. Ja. Mhm. Aber dieser Täter hat, glaube ich, gezielt Schwule gesucht, weil er Schwule hasst. Ja, er hat in Miami zwei Schwule gesehen, die sich geküsst haben und da ist sein Hass mehr, mhm, geworden. Mhm. Und angeblich begründet damit, weil seine Frau und sein Kind da gestanden haben und haben das gesehen, dass die beiden Schwulen sich geküsst haben. Mhm. Mhm. Ja. Wie kriegt ihr das so in euren Medien mit? Oder wie beurteilst du das vor allen Dingen auch als Ausländerin? Heute kamen direkt Statements von Donald Trump und von Hillary Clinton. Ja. Wie hast du, Donald Trump versucht es sofort für sich auszunutzen, so habe ich den Eindruck. Ja, sofort. Und er hat, kaum dass er gesprochen hat, hat er schon wieder gelogen, weil er hat gesagt, dieser Täter ist geboren in Afghanistan. Er und der Täter ist geboren in New York und seine Eltern kommen von Afghanistan. Soweit ich es mitbekommen habe, hat sich der Vater auch erschüttert gezeigt und distanziert, der Vater des Täters. Ja, und keiner hat was gewusst. Und Donald Trump hat gesagt, alle haben sie das gewusst in diesem, die Muslimen haben ja auch eine Community. Und das stimmt aber nicht. Das hat er wieder so gesagt, um Stimmung zu machen. Hast du eine Erklärung oder haben die amerikanischen Medien eine Erklärung, warum der Täter sich gerade diese Diskothek ausgesucht hat? Nein, das forschen sie noch nach. Sie haben gestern in seine Wohnung was abgefahren, da waren sie live dabei. Sachen, die er hatte, sicherlich Computer und so. Und aber da wurde noch nichts von gesagt. Warum gerade diese diese Bar? Weil wir haben ja auch noch in 1792, da sind auch Teil diese Bars, aber warum die? Vielleicht, weil da so viele Leute drin waren, über 300. Und die Bar, glaube ich, sehr angesagt ist. Ja, und sehr angesagt, ja. Immer wenn so etwas passiert in Amerika und dieses ist, ich glaube, das Schlimmste dieser Art, was bisher passiert ist in den Staaten, stellt sich natürlich von außen auch immer die Frage, warum darf es in Amerika so viele Waffen geben? Ja, und das hat damit zu tun, die NRA, was die Waffenlobby ist, die gibt Geld der Republican Party. Und die gehen ja noch nicht mal da drauf ein, diese Militär-Style-Waffen nicht mehr frei zu verkaufen. Dagegen haben sie gestern angesagt, 700 Schuss die Minute, Domian, stell dir mal vor, 700 Schuss die Minute gehen aus so einer großen Waffe raus. Keiner geht damit jagen oder so, ja. Da müssen doch letztendlich alle Leute, wo große Menschenansammlungen sind in den Vereinigten Staaten, immer in Angst sein, dass ein so ein bekloppter Irrer darunter ist. Ja, genau so ist es. Und ich bin auch geschockt von Kirchenleute, die sagen, die Waffen töten nicht, das ist der Mensch. Und das sagen christliche Leute und sogar von meinem Mann die Nichte, die kirchlich so ist, betet vor dem Essen. Sie hat sich nicht gemeldet und ich habe ihr eine Message geschickt, sie hat sich nicht gemeldet und hat gesagt, Christel, ist denn nicht schlimm, gar nicht. Das ist für mich noch ein Schock dazu. Mhm. Und Domian, im Facebook bin ich ja auch. Mhm. Und wo in Paris und in Belgien das waren, da waren so viele Amerikaner, die haben die belgische Flagge, die oder eben zuerst die von Frankreich. Mhm. Diesmal sind sehr wenige, die das unterstützen, dieses Matter. Ja. Wie erklärst du dir das? Steckt da eine Schwulenfeindlichkeit hinter? Ja. Nach dem Motto, es waren ja nur Schwule, die tot sind. Ja, es und den Latinos, aber das hat was zu tun, das war eine Latino-Nacht, weil die Amerikaner sind nicht so tolerant, die sind tolerant, aber nicht die Mittelschicht nicht so, die gehen in ihre Kirche jeden Sonntag, manchmal zweimal. Und die haben ja hier auch Clubs, wenn ich das sagen darf, das ist der Elks-Club, da sind nur Weiße, die akzeptieren keine Farbigen. So also Christel, wenn dieser Anschlag passiert wäre in einem weißen Club oder in einer Kirche, glaubst du, dass die Empörung viel größer wäre in Amerika? Ja, da wäre die Empörung noch größer. Unfassbar. Ja. Unfassbar. Und es ist unfassbar. Unfassbar. Genau, wie, du bist nun Deutsche, du bist hier sozialisiert, kennst auch unser Denken und bist damit groß geworden. Das muss da für dich eigentlich erschreckend und fast abstoßend sein, sowas. Ja, ist es auch. Denn wo ich hergekommen bin, da habe ich gemerkt, wie wie die Amerikaner gegen Schwarze sind. Nicht alle, aber es sind so viele. Mhm. So viele, sogar Deutsche sind Republikaner hier in der Republican Party. Man muss sagen, wenn man hierher kommt und für keine Partei ist und du guckst in eine rein und in die andere, da bist du Demokrat. Mhm. Und was soll Obama sagen, er hat dies und jenes nicht gemacht. Domian, wenn du den der Kongress signed, der sagt, ja, das kannst du machen oder das kannst du nicht machen. Mhm. Für das, dass er fast alles alleine gemacht hat, hat er viel geschafft. Es zum Beispiel mit Kuba, da will Obama schon Jahre zumachen. Der Kongress sagt nein. Mhm. Der Kongress ist dem Präsidenten seine rechte Hand. Also es erübrigt sich, dich zu fragen, wen du wählen wirst. Du wirst Hillary Clinton wählen. Ja, nobody is perfect, aber man kann doch einen Donald Trump, der der sich nicht im Zaum halten kann, der wütend werden kann. Übrigens, wusstest du, das habe ich neulich im Fernsehen gesehen, hier bei uns, dass der Großvater oder Urgroßvater aus Deutschland kommt von ihm? Der Vater, geh mal bitte hier in Google. Der Vater ist Deutscher und die Mutter ist von Scotland. Und der Großvater und die Großmutter ist beide deutsch. Der ist eigentlich richtig halb deutsch. Dann nennen wir ihn immer Donald Trump demnächst. Ja, den Trump, ja, den Trump, Triumph. Und der erste Name war ja Triumph. Und das Haus, also das hat eine Geschichte, ist sehr interessant. Wie ist denn deine Einschätzung? Was ist dein Tipp? Wird Hillary das schaffen? Auch Demokraten sind nicht mit ihr zufrieden. Ich hoffe, dass die Amerikaner, die mal Republiken wählen und mal Demokraten bei der Präsidentenwahl, dass die zur Vernunft kommen. Mein Mann sagt ja immer, es kann einfach nicht sein. Und da sage ich ihm, wenn zweimal Amerika hat einen Farbigen gewählt, den sie ja so viel unterstellen, will das schon was heißen. Mhm. Es könnte auch passieren, aber mein Gefühl ist, sie wird es, weil sie ist nicht. Ne? Also, sie redet gut, sie hat keinen Hass und sie ist schlau. Ja, sie ist ungeheuer erfahren. Ich sagte, dass wir hier in Deutschland, sehr viele Leute in Deutschland, wirklich Angst um die Welt haben, wenn Trump Präsident wird. Ja. Und um den Frieden und letztendlich, man weiß überhaupt gar nicht, was auf einen zukäme, würde er es denn werden. Drücken wir die Daumen für Hillary Clinton. Ja. Liebe Christe, vielen, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Das ist natürlich jetzt für uns sehr interessant gewesen, jemanden direkt aus der Stadt auch zu hören. Mhm. Alles Gute und sehr schöne Grüße. Herzliche Grüße nach Amerika. Ja. Ja, und für dich auch alles Liebe, alles Gute und für den Rest für die Sendung und Dankeschön. Schön mit dir zu sprechen. Okay, tschüss. Dankeschön, Christe. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Perfekte Leitung in Amerika. Super. Jetzt klemmt meine Leitung hier. Okay. Es geht weiter mit Angelika. Angelika ist 37. Guten Morgen, Angelika. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Liebe Angelika. Ja, ich möchte gerne das Thema nochmal aufgreifen von letzter Woche, sprich Hoffnung. Sehr gerne. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös und ich habe mich wirklich auch nicht getraut anzurufen, bis mein Mann keine Ruhe mehr gelassen hat. Sehr gut. Und zwar geht es darum, ich bin krebskrank und das schon seit einigen Jahren. Was für einen Krebs hast du? Ja, das ist das Problem, das weiß man nicht genau, weil damals, als mein Krebs festgestellt wurde, war es schon 2 Jahre zu spät. Das kam ganz komisch raus. Also ich bin Fußballfan und wir sind damals mit unserem Verein auf einer Auswärtsfahrt gewesen in Schwalmstadt und da bin ich ja damals umgekippt und dann kamen halt die Sunnis und das ganze Prozedere und dann wollten die mich eigentlich dort ins Krankenhaus stecken und dann habe ich gesagt nein und so. Ich habe damals noch in Hessen gelebt und habe ich gesagt, ja, ich gehe dann zum Arzt nächste Woche, weil das war auf dem Wochenende, das war 2 Tage nach meinem 30. Geburtstag. Ja, und dann bin ich dann darauf die Woche halt zum Arzt gegangen und da ich schon sehr lange bei dem Arzt war, waren wir auch per Du und dann guckt er mich nur von oben bis unten an, sagt er, Mensch, wie viel hast du denn abgenommen, vor allem in welcher Zeit? Da sage ich, ja, weiß ich nicht, es geht wie von alleine, finde ich richtig gut. Dann sagt er, nee, das stimmt irgendwas nicht. Mhm. Naja, und dann wurde ich untersucht, auf den Kopf gestellt, wirklich von Pontius zu Pilatus geschickt, zu Ärzten, zum Spezial, zu einer Spezialpraxis, CT, Klinik und so weiter. Ja, und da kam dann damals raus, dass ich 3 Tumore im Bauch habe, beziehungsweise damals hatte. Und die waren 12, 15 und 17 Zentimeter groß. Die konnten also den Primärtumor nicht mehr einsehen und daher auch nicht mehr sagen, was für ein Krebs das ist. Die haben nur gesagt, weil ich ja noch sehr jung bin, damals auch sehr jung noch war, dass es halt eine seltene Krebsart ist. Und ja, mittlerweile ist halt der Stand der Dinge. Ja, damals bist du bist damals dann operiert worden? Nein, ich bin nicht operiert worden. Und zwar ist es so gewesen, weil der Krebs wurde ja zu spät erkannt. Und er hing halt schon überall dran. Ja. Ne? An den Innereien, an den Organen. Entschuldigung. Und das wäre also gar nicht möglich gewesen, das alles zu operieren. Ja, pass auf, das kommt jetzt. Und zwar war das damals so gewesen, der Professor sprach dann mit mir und sagte, ja, man könnte eventuell da rangehen, sagte er, aber dann würde ich halt mit einem künstlichen Darmausgang leben müssen. Mhm. Und das wollte ich damals nicht, weil ich stand mitten im Berufsleben und ja, ne, also ich war eine richtige Powerfrau eigentlich. Das Ganze war vor 7 Jahren. Genau, also ich gehe jetzt. Jetzt bist du 37. Genau. Was ist denn mit diesen Tumoren in deinem Bauchraum geworden? Die sind mittlerweile zusammengewachsen, also ist mittlerweile nur noch ein Tumor, der ist 65 Zentimeter groß. 65 Zentimeter? 65 Zentimeter. Durchmesser? Ja. 65, das ist ja größer als ein halber Meter. Ja. Wie schwer ist dieser Tumor? Der, also die Ärzte schätzen um die 30 Kilo. Um die 30 Kilo? Ja. Das heißt, du hast einen Bauch wie eine Schwangere? Ja, so weit nach, Entschuldigung, meine Medikamente, die wirken halt, dann legen meine Stimme als lahm. Ja, also ich sag mal so, man sieht es, wenn ich sitze. Wenn ich sitze, dann sieht man, dass das halt alles sich rausquillt und rauskommt. Aber man hat doch sicherlich in diesen Jahren zumindest Bestrahlungen, Chemotherapien, all das. Nein, auch nicht. Auch nicht? Nein, auch nicht. Und zwar haben sie damals gesagt, ich war in mehreren Krankenhäusern, habe mir natürlich mehrere Meinungen eingeholt, ist ja ganz klar. Da haben die damals gesagt, Chemo und Bestrahlung würden sie bei mir nicht mehr anwenden, weil es alles unnötige Schmerzen gäbe. Das heißt, die haben dich damals quasi schon aufgegeben? Ja, also sie gaben mir damals noch 2 Jahre. Und da habe ich dann gesagt, okay, naja, musste man irgendwie auch mit klarkommen, ist ja klar. Ich war ganz auf mich alleine gestellt, ich hatte keinen, der mir beistand. Das ist ja ungeheuerlich. Ja, mittlerweile weiß ich, dass es damals alles nur Statistik war. Mittlerweile gehe ich, wie gesagt, im November ins 7. Jahr. Hast du denn, also als Laie stelle ich mir vor, wenn ich so einen riesigen Tumor im Bauchraum habe, dass das permanent schwere Schmerzen verursacht? Ja, sehr schwere Schmerzen. Also ich bin auch sehr viel bettlägerig. Ich leide, ich habe jeden Tag wirklich sehr starke Schmerzen. Ich bekomme fast 200 Milligramm Morphium am Tag. Mhm. Und ich bekomme noch andere Medikamente zur Unterstützung. Das heißt, ich bin die meiste Zeit eigentlich nur bettlägerig. Ich schlafe sehr viel. Mhm. Wenn ich dann mal irgendwie auf Toilette muss oder irgendwie sonst irgendwas ist, mein Mann ist ja auch noch da. Die Organe alle eingeschränkt mittlerweile? Ja, also ganz besonders der Magen und ich kann halt nicht mehr richtig essen, dadurch, dass der Magen komplett abgedrückt wird. Also wenn ich jetzt irgendwas esse, was normales essen würde, das kann ich gar nicht mehr. Ich kann nicht mal sagen, ich esse jetzt eine schöne Schnitzel mit ein paar Pommes oder so. Geht gar nicht. Das kommt alles per Erbrechen dann wieder raus, weil der Magen einfach abgedrückt wird und das einfach nicht absacken kann. Das ist wirklich wahnsinnig, wenn man sich das vorstellt. So von der Stimme klingst du wie eine gesunde junge Frau, aber hinter dir verbirgt sich diese unheimliche, riesige Erkrankung. Ja, das ist halt so. Meine Freunde sagen immer, ich bin ein lustiger Clown. Nach außen hin ist alles in Ordnung, aber innen drin. Weil ich bin halt dann auch so jemand, ich lasse das nicht so gerne nach außen. Und was ich halt auch nicht mag, ist immer dieses Mitleidgetue. Ne? Also ich habe damals sehr viele Freunde verloren, wie ich das dann erzählte im Freundeskreis. Und da haben sehr viele Freunde haben mich dann verlassen und haben dann gesagt, wir können damit nicht umgehen. So wie du damit umgehst, das ist nichts. Ich meine, ich bin nicht immer so damit umgegangen. Ich habe es selber lernen müssen, ne? Hast du gerade gesagt, du hast jetzt einen Partner? Ich habe einen Mann, ja, ich bin verheiratet. Verheiratet, den hattest du damals aber noch nicht? Den hatte ich damals nicht, da habe ich gerade eine Scheidung gelebt, zu der Zeit. Wie war das denn für deinen Partner, sich auf eine Ehe einzulassen mit einer so schwer kranken Frau? Ja, das war für ihn eigentlich gar nicht mal so schlimm, weil er kannte es, denn er hat eine Tochter, die ist auch sehr schwer krank, also eine Stieftochter. Und es war eigentlich damals so, wir haben uns vor 6 Jahren kennengelernt und dann irgendwann hat sich das so ergeben, dass halt auf uns was geworden ist. Und dann habe ich gesagt, ich möchte aber erst, dass du dir 14 Tage Gedanken machst, ob du das schaffst, wie das geht und so weiter. Ich habe ja alle Akten und alles und ich habe ihn am Anfang oder auch jetzt noch immer mit zum Arzt geschleppt, dass er immer weiß, dass er auf dem neuesten Stand ist. Er ist vollkommen informiert über alles. Ja, also er ist komplett aufgeklärt von A bis Z. Der kennt alles wirklich bis ins kleinste Detail. Und ich wundere mich selber, dass er das wirklich, dass er so stark ist und das auch alles mit mir schafft. Obwohl ich manchmal sage, Entschuldigung, wenn das dann richtig schlimm ist, dass ich selber halt auch nicht mehr mag, dass ich allem ein Ende setzen will. Ne? Aber dann kämpft man irgendwie doch weiter und dann ist die Hoffnung auf einmal wieder da und man macht dann trotzdem weiter wie immer. Und das war das das Thema unserer letzten Sendung, letzte Woche, daher das Thema Hoffnung, dass du dich dazu nochmal gemeldet hast. Ja, genau. Ich möchte eigentlich all den Menschen Mut machen, die jetzt so vielleicht in der Verfassung sind wie ich, wo nicht mehr wissen, wie lange sie noch zu leben haben. Also bei mir kann das jeden Tag zu Ende sein. Und ich möchte euch einfach nur sagen, gebt die Hoffnung nicht auf, versucht weiter zu kämpfen, bis wirklich zum Schluss, bis ihr nicht mehr könnt. Und dann irgendwann, wenn es dann wirklich nicht mehr geht, dann darf man auch sagen, okay, es muss jetzt sein, dann soll man sich eigentlich auch gehen lassen. Du lebst aufgrund dieser sehr schweren Erkrankungen vollkommen im Hier und Jetzt. Ja. Weil für dich kannst eigentlich gar nicht sagen, ach, das mache ich mal nächste Woche oder so. Nein, gar nicht, von Tag zu Tag. Ja, eigentlich kannst du schon gar nicht sagen, ich mache es morgen. Ja, genau. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn jetzt jemand morgen Geburtstag hat, ja, wir kommen morgen. Kann ich nicht sagen, weil wir sehen das immer, als wenn ich morgens aufstehe. Das ist und wenn mein Mann mich dann schon anguckt und sagt, Mensch, du siehst aus, weißt du, wie war es da halt? Das geht nicht, wir fahren nicht. Ne? Das ist für die meisten von uns in der Intensität nicht nachvollziehbar, weil wir eben nicht so in der Art betroffen sind. Wie ist das für dich so? Absolut gegenwartszentriert zu leben. Für mich ist das ganz schlimm. Ich war, wie gesagt, immer eine Powerfrau früher. Und ich bin das eigentlich immer noch, vor allem, ich will es noch sein, sagen wir mal so. Aber ich kann es nicht mehr. Ne? Es ist halt natürlich schlimm, ich kann zum Beispiel auch nicht mehr einkaufen gehen. Ich bin komplett an die Wohnung gebunden eigentlich. So, und wenn wir dann mal irgendwie einkaufen gehen wollen, ja, müssen wir erstmal abwarten, was morgen ist und so weiter. Oder wenn wir sagen, wenn wir morgens sagen, geht gut, wir gehen einkaufen, dann gehen wir einkaufen und ich kippe im Supermarkt um oder so. Das ist alles immer so Schlag auf Schlag, das geht so schnell. Man kann einfach nicht mehr vorausplanen und das ist das, was natürlich ein großes Handicap auch in meinem Leben ist. Und wahrscheinlich auch eine große Belastungs- und Stressfaktor darstellt für dich. Ja, irgendwo schon. Denn wie gesagt, ich habe jetzt hier, wo ich lebe, ein paar Freunde so kennengelernt, aber das ist immer nur dieses Telefonieren. Weißt du, und wenn ich dann mal irgendwo hin will und so, dann steht mein Körper total unter Stress. Ich schaffe vielleicht einen Weg hinzugehen, aber ich schaffe den Weg nicht mehr zurück. Weil ich total fertig bin, wirklich, ich stehe dann sozusagen auf Deutsch gesagt in meinem Saft, ich schwitze, ich habe kalten Schweiß, ich werde blass, ich zitter und falle dann um. Weil ich einfach die Kraft nicht mehr habe. Ja, du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Gibt es Momente, wo du über aktive Sterbehilfe oder Selbsttötung ernsthaft nachdenkst? Ja, gibt das. Ich habe selber auch schon mal danach gegoogelt. Nur irgendwie, ich glaube, in der Schweiz soll es sowas geben. Ja, in Deutschland ist es nicht erlaubt. Genau, in Deutschland ist es nicht erlaubt. Aber mein Mann ist dagegen, definitiv. Also für mich wäre es, also manches Mal wäre es für mich echt einfacher, auch wenn ich den anderen Leuten trotzdem irgendwie Mut machen möchte, dass ihr die Hoffnung nicht aufgeht. Aber andererseits ist es halt, ich lebe jetzt schon so lange mit dieser Krankheit und sie macht mich einfach fertig, sodass ich eigentlich an dem Punkt angekommen bin, wo ich sage, also irgendwas muss jetzt passieren oder ich helfe selber nach, denn ich habe einfach keine Kraft mehr. Und aktive Sterbehilfe ist ein ganz großer Faktor. Wie gesagt, wir haben viel gegoogelt oder ich habe viel gegoogelt. Und mein Mann hat natürlich Angst, mich zu verlieren. Er will mich ja so lange halten, wie es geht. Ist vollkommen logisch, würde ich auch wollen, wenn es ihn betreffen würde. Andererseits sollte er dich und deine Meinung und deinen Willen respektieren, auch wenn es für ihn sehr schmerzlich ist. Ja, das stimmt. Nur ich weiß eins, er hat zu mir gesagt, wenn ich gehen würde, würde er nachkommen. Und davor habe ich Angst. finde ich, dürfte er auch nicht sagen. Ich finde, er muss dir beistehen und das ist ja eine zusätzliche Belastung für dich, wenn er so einen Satz auch noch sagt. Ja, genau. Nur, ich kann das halt nicht sagen. Nein, weil, das war klar. Ja. Ich schluck sehr viel runter, was mein Mann dann ab und zu sagt, weil ich einfach nicht dagegen angehen will und denke mir dann, okay, das sind manchmal so richtige Bolzen, wo dann da kommen und das schlucke ich dann lieber runter. Hast du denn jemanden, Angelika, wir reden jetzt gerade so ganz offen über all diese Sachen. Hast du jemanden, mit dem du auch genau über so Dinge reden kannst? Nein, habe ich nicht. Also ich habe zwar eine gute Freundin, aber ich sag mal, Freundin ist relativ, diese Freundin, die belügt mich immer von A bis Z und von daher habe ich eigentlich niemanden, mit dem ich so wirklich drüber reden kann. Zu meinen Eltern habe ich keinen Kontakt, jedenfalls nicht großartig. Und mit meinem Mann kann ich drüber nicht reden, wie gesagt. Manchmal scheint mir so, als wäre ihm das egal, aber dann wiederum, dann kümmert er sich um mich, wie sonst was, ne? Brauchst du was, hast du was und so. Okay, aber ich kann nicht wirklich sagen, dass ich da jetzt jemanden habe, wo ich sagen kann, Mensch, kann ich mir mal bei dir mal ausschütten. Ich finde auf jeden Fall, das ist eine ungeheure Leistung, dass du so viele Jahre mit deiner Hoffnung gelebt hast und deine Hoffnung dich hat leben lassen. Und ich glaube, dass die Hoffnung ein ganz großer Antrieb war und eine Stütze war für dein Leben. Das finde ich sehr beeindruckend. Aber ich muss andererseits auch sagen, dass ich dich auch verstehe, wenn du sagst, nach 7 Jahren Kampf bin ich auch ermüdet. Und ich habe vielleicht dann auch Angst vor der allerletzten Phase, die vielleicht sehr schwer sein würde. Ich habe da Verständnis für. Das muss ich sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich auch gar keine Angst vor dem Tod selber. Damit habe ich mich auseinandergesetzt. Ich träume sehr viel vom Tod, muss ich ehrlich sagen. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern ich habe eigentlich keine Angst vor dem Tod. Ich habe mich, wie gesagt, damit auseinandergesetzt. Ich habe einfach nur Angst vor dem Sterben. Ja, das verstehe ich sehr gut in deiner Situation besonders. Denn wie halt, ne? Also ich meine, es kann jeden Tag so weit sein. Ne, der Tumor drückt halt sämtliche Organe ab, er hängt überall dran und er drückt auch teilweise das Herz ab und so weiter, dass man wirklich nur weiß, wache ich morgen früh noch auf, bin ich morgen früh noch da und so, oder findet sich der Mann jetzt morgen früh im Bett neben sich, ne? Und ja, wenn ich sterbe, wäre das natürlich auch schön, wenn ich nicht hier bei uns jetzt in der Wohnung sterben würde, weil ich wüsste genau, A, würde mein Mann hier nicht mehr weiterleben können, und wenn er wirklich diesen Schritt gehen würde und mir nachkommen würde, ich weiß ja nicht, ob das ein Leben nach dem Tod gibt, habe ich keine Ahnung von, weiß ja niemand so wirklich. Aber wenn es einen gibt, ich glaube, ich würde im Himmel erstmal den Arsch versohlen. Liebe Angelika, du weißt, dass ich eine begrenzte Zeit hier habe in der Sendung. Und das tut mir jetzt in deinem Fall ganz, ganz besonders leid, darauf hinzuweisen. Ich möchte dir auf jeden Fall anbieten, dass du noch mal ein paar Worte mit meiner, oder auch ein paar mehr Worte mit meiner Psychologin sprichst, jetzt gleich im Anschluss. Du weißt wahrscheinlich, wie das funktioniert. Du legst dann bitte auf und die Heike ruft dich gleich zurück. Okay. Ich wünsche dir von meiner Seite aus, dass du einen Tod findest, der ohne Leid ist. Das wünsche ich mir auch. Ja, das wünsche ich dir von Herzen. Könnte ich bitte noch eine Autogrammkarte von dir bekommen? Sehr gerne. Und ich werde mich ganz schnell beeilen, die heute Abend noch zu schreiben, heute Nacht noch zu schreiben. Ach, das ist nett. Dankeschön. Liebe Angelika, du legst bitte auf und Heike ruft dich zurück. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht oder einen schönen guten Morgen. Und wie gesagt, gebt die Hoffnung nicht auf, kämpft, solange es geht. Und ich wünsche dir Kraft und Glück. Dankeschön, das kann ich gut gebrauchen. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. 1:29 Uhr haben wir und es geht weiter mit Petra und Steffen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe zuerst die Petra. Genau. Das ist gut. Und der Steffen sitzt neben dir? Ja, der ist neben mir. Gut, wir können nicht zu dritt sprechen. Nein. Nein. Oder dann, doch? Dann fangen wir zuerst mal an, Petra. Weswegen ruft ihr beiden denn an? Wir rufen an, dass wir ein ganz großes Problem haben. Ja. Also wir wohnen halt bei seinen Eltern noch zu Hause. Wir haben auch ein kleines Kind noch. Wie alt ist das Kind? Gerade 1 Monat. Oh, Glückwunsch. Dankeschön. Ja, es ist halt so, es ist andauernd Stress hier. Es ist Stress da in der Wohnung im Haus der Schwiegereltern. Richtig, aber ganz schön. Und warum ist da Stress? Ach, die will mich andauernd rausschmeißen mit das Kind. Warum wollen die das? Die können sich ja freuen, du bist doch die Schwiegertochter und das Enkelkind. Ja, keine Ahnung. Warum wohnt ihr denn überhaupt noch bei den Schwiegereltern? Weil wir halt kein Geld haben, sagen wir es mal so, wie es ist. Mhm. Wir waren halt auch schon beim Jugendamt gewesen. Mhm. Und die hat zwar alles aufgeschrieben. Und wenn wir einen Termin gemacht haben, da hat sie einen Tag vorher angenommen. Tag nicht, ne? Eine halbe Stunde immer. Das habe ich nicht verstanden. Sag's nochmal. Also eine halbe Stunde hat sie halt immer abgesagt. Wir waren ja am Donnerstag da gewesen. Ach so, sie hat abgesagt, okay. Mhm. Ja, am Montag hatten wir eigentlich den Termin. Heute, ja. Da hat es andauernd ist irgendwas. Mhm. Peter, gib mir doch mal den Steffen und wir reden gleich weiter, wir beiden, okay? Okay. Mhm. Hallo Domian. Hallo Steffen. Schön, Hallo. Dass wir beide auch reden können. Ja. Ja, jetzt hat Peter mir das gerade erzählt, dass deine Mutter so viel Stress macht. Stimmt das? Ja, die will halt uns immer rausschmeißen. Das stimmt schon. Ja. Also der Vater auch? Beide? Ja, es gibt halt auch immer Streit wegen Nichtigkeiten und das regt uns halt auch auf. Und das projizieren wir ja dann auch auf die Kleine. Dann ja, ja, ja. Wohnt ihr da sehr beengt? Nee, das nicht. Also es ist halt ein Haus. Mhm. Aber es kommt halt dann immer trotzdem zu Streit, halt, weil es dann auch immer zu, nach jedem Ups sozusagen halt, dann eskaliert es halt immer gleich. Mhm. Wie lange seid ihr denn schon zusammen, ihr beiden? Oh, wir sind schon 3 Jahre zusammen fast. Und wie lange wohnt ihr jetzt auch schon zusammen bei deinen Eltern? 2 Jahre. 2 Jahre. 2 Jahre. Und war das von Anfang an so angespannt? Nee, das nicht. Nein, das nicht. Wie erklärst du es dir dann? Naja, weil meine Eltern bekommen auch momentan kein Geld, weil sie halt nicht zum Amt gehen. Und also die haben beide keine Arbeit. Und jetzt ist auch der Strom abgestellt worden und es ist halt alles so kompliziert auch und wir wollen halt ja einfach weg. Aber das Haus gehört den Eltern? Ja, genau. Und das Haus ist abbezahlt? Das ist abbezahlt, ja. Dann stehen sie auch schon mal ganz gut da, eigentlich. Ja, weil ich aber die Polizei war auch schon da, weil sie jetzt die ganze Rechnung nicht bezahlen. Ach, du lieber Gott. Der Strom ist abgestellt worden. Steffen, was machst du denn vom Beruf? Ja, momentan gar nichts. Mhm. Momentan nichts. Wie lange jetzt schon nicht? Jetzt schon 2 Jahre. 3 Jahre? Mhm. Hast du was gelernt? Ja, ich habe vorher eine Ausbildung angefangen als Altenpfleger. Aber die musste ich dann abbrechen, weil ich einen Arbeitsunfall hatte. Ja. Und leider, ja. Warum hast du keine neue Ausbildung angefangen? Ja, das wollte ich ja. Also ich habe Bewerbung geschrieben und dann hatte ich halt Vorstellungsgespräch. Mhm. Und dann bin ich halt dahin gegangen und da sollte ich halt grob arbeiten und da habe ich halt auch gesagt, okay. Und dann hat halt meine Mutter gesagt, weil ich auch auf sie angewiesen bin momentan noch, weil wir selten Busse fahren, also wir wohnen in einem kleinen Dorf. Mhm. Und da hat sie gesagt, nee, das geht nicht, wir haben kein Geld. Ach so, das heißt, die Mutter hat auch noch quasi mit verschuldet, dass du keine neue Ausbildung gemacht hast. Ja, genau. So im übertragenen Sinne. Mensch, Steffen, ja. Dann schreit es ja geradezu danach, dass ihr da aus der Wohnung, aus dem Haus rausgeht. Ja, deswegen, ja. Ich will ja auch endlich wieder arbeiten und alles. Das ist aber alles halt ein Teufelskreis. So, ihr seid eine junge Familie, da ist ein kleines Kind. Ja. Ihr beiden habt genau. Im Moment keine Arbeit. Euch stehen sehr viele Möglichkeiten der Unterstützung zu. Da müsst ihr jetzt erstmal euch richtig informieren. Das heißt, ihr werdet auch mit Zuschüssen und Unterstützung werdet ihr euch eine kleine Wohnung leisten können. Ja. Und wenn ihr eine kleine Wohnung habt, kannst du von da aus dann auch in aller Ruhe dich orientieren, dass du eine neue Ausbildung machst. Ja, freilich. Das ist ja auch das. Wir waren ja schon beim Jugendamt. bei der Familienhilfe. Mhm. Und da hatten wir heute, also wir waren Donnerstag da und hatten einen Termin für heute, 16 Uhr. Mhm. Und eine halbe Stunde vorher ruft die dann an und sagt, ist klar, ist es was dazwischen gekommen, ein anderer Termin dazwischen gekommen. Okay, ist jetzt eine sehr halbe ärgerlich. Stunde davor. Okay, ja. Super ärgerlich, würde mich auch wirklich sehr nerven, aber jetzt müsst ihr penetrant sein. Jetzt müsst ihr, habt ihr einen neuen Terminvorschlag bekommen von der Frau? Nee, sie so. Meldet sich. Aber nee, ich rufe da morgen wieder an. Nicht warten, bis sie meldet, du rufst morgen wieder an. Ja. Ja. Damit ihr so schnell wie möglich da rauskommt. Mhm. Aber da sind deine Eltern, wollen das ja auch, ne? Dass ihr rausgeht. Ja, das kommt mir schon so vor. Ja. Schon so ein bisschen schon, ja. Wie war denn dein Verhältnis früher zu deinen Eltern? Das war immer gut eigentlich. Auch mit meiner Freundin war es am Anfang alles super. Mhm. Das ist jetzt erst seit also ich habe halt gesagt, weil das Geld gestrichen worden ist von denen. Mhm. Und da habe ich halt gesagt, Essen und Trinken und so, klar, das bezahle ich gerne. Aber halt so Sinn, weil er trinkt halt viel Alkohol und raucht auch viel und das bezahle ich halt nicht. Das sehe ich nicht an. Also es klingt wirklich so, dass ihr da raus müsst, warum, aus welchen Gründen, all Gründen auch immer. Aber das tut euch nicht gut und nee, ihr müsst ein eigenständiges Leben führen. Das ist jetzt im Moment auf einem kleinen Dorf wohnt ihr. Mhm. Ja, yes. Wohnt ihr denn in der Nähe einer größeren Stadt? Ja, was heißt groß? Aber richtig groß, also Erfurt ist die nächste Stadt. Naja, okay, gut, das war schon eine ganz gute Stadt. Und, aber schon ein Stück weg. 80 Kilometer. Ja, okay. Das weiß ich jetzt nicht, wo es am günstigsten oder am besten wäre, wo ihr euch dann hinorientiert. Aber das Erste muss sein, raus da. Mhm. Und das Zweite muss sein, so schnell wie möglich. Ja, natürlich. Aber wenn die halt nichts machen vom Amt, halt wie soll ich mir denn eine eigene Wohnung leisten? Halt, die Kaution kostet Geld. Ja, Steffen, du musst dich jetzt richtig informieren. Ich sag dir, euch steht eine ganze Menge zu. Und das müsst ihr jetzt auch nutzen. Und das muss man euch jetzt auch alles sagen, was euch zusteht. Mhm. Wir werden euch gleich nochmal anrufen und dir noch ein paar Adressen an die Hand geben und Telefonnummern, wo ihr euch noch genauer erkundigen könnt, okay? Mhm. Dankeschön, ja. Das machen wir gleich. Dann gibst du mir bitte nochmal die Petra, Steffen, und ich wünsche dir schon mal alles Gute und verabschiede mich von dir. Dankeschön, dir auch, Domian. Dankeschön, dir noch Steffen. Einen schönen Abend. Ja, ciao. Hallo? Also, liebe Petra, ich habe gerade so mit Steffen, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast. Hast du es mitgehört? Ja. Okay. Ja, ich habe mitgehört. Also, ihr müsst raus. Ja. Und du willst ja auch, ne? Ja. Gut. Das Wichtigste ist, dass ihr jetzt mal gute Informationen an die Hand bekommt. Dafür versuchen wir euch gleich auch noch ein bisschen was zu vermitteln. Und ihr müsst morgen die Frau wieder anrufen, dass ihr da hingeht. Ja. In der Hoffnung, dass ihr schon bald in ein paar Wochen da raus seid. Ja, wir haben schon am Wochenende bei der probiert, ach, die ist doch nicht mal rangegangen. Naja gut, am Wochenende sind die nicht da, das ist klar. Ja. Liebe Petra, jetzt legst du bitte auf und die Heike, meine Psychologin, ruft dich zurück und alles Weitere klärt ihr dann, okay? Okay, danke schön, Domian. Alles Gute. Ja, tschüss. Ja, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.38 Uhr. Ich möchte euch gerne unser Thema übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, vorstellen. Das Thema heißt XXL. Und ich frage euch zunächst, seid ihr vielleicht XXL? Also seid ihr sehr groß? Seid ihr sehr schwer? Oder steht ihr auf XXL? Also zum Beispiel mögt ihr gerne fette Autos? Mögt ihr große Genitalien oder habt vielleicht sogar selbst große Genitalien? Mögt ihr sehr dicke Frauen oder sehr dicke Männer? Oder ist euer Konto XXL und ihr redet auch gerne darüber und zeigt euren Reichtum und all das, was ihr besitzt, auch sehr gerne. Thema XXL. Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Ihr könnt euch schon mal anmelden per Mail unter domian@wdr.de oder ihr ruft am Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung an. In der Nacht von Mittwoch heißt das Thema XXL. Heute ist das Thema offen und ich begrüße sehr herzlich den Olli. Der Olli ist 43. Guten Morgen, Olli. Hallo Domian. Hallo Olli. Um was geht's bei dir? Ich habe ein ganz trauriges Thema. Bitte? Ich habe ein ganz trauriges Thema. Ein ganz trauriges Thema? Ja, und zwar habe ich gerade durch Zufall, nicht auf die Internetseite, ich höre dich auch öfters, letzte Woche war das Thema Hoffnung in der Nacht vom 8. auf den 9. Mhm. In dieser Nacht ist meine Mutter verstorben. Ist deine Mutter verstorben? Ja. Vom 8. auf den 9.6. Sie ist am 9. Um 45 verstorben. An was ist deine Mutter verstorben, Olli? Lungenkrebs. Mhm. Das heißt, sie war schon länger sehr schwer krank. Ja. Und zwar seit letztem Jahr September, Oktober. Mhm. Da läuft Musik bei dir im Hintergrund? Ja, es läuft Musik von Ulrich. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und zwar, ich habe am Abend, oder in der, am 8. habe ich mit ihr, auch am, ja, vom 7. auf den 8. die Nacht habe ich mit ihr unheilig gehört. Mhm. An ihrem Bett. Mhm. War sie im Krankenhaus? Ja, sie war auf einer Palliativstation. Palliativstation, ja. Sie war quasi, wie soll ich erklären? Also ich erkläre jetzt die letzten Tage, ja? Mhm. Ja, bitte. Die letzten Tage. Also sie war sehr bezaubernd und krank mit. Meine Vater hat sie liebevoll gepflegt. Mhm. Wir haben sie alle liebevoll gepflegt, ganz klar. Mhm. Ganz klar. Wie lange war sie denn schon auf der Palliativstation? Ja, da war sie, sie ist am Dienstag, das war der 8. morgens, mit dem Rettungswagen eingeliefert worden. Ich bin mitgefahren. Mhm. Das war so schlimm, das war so groß. Da bist du mitgefahren und dann ist sie auf die Palliativstation gekommen. Ja. Weil man gesehen hat, dass man eigentlich nichts mehr machen kann, sondern Gott, sie... Ich hatte die Hoffnung noch. Ich hatte die Hoffnung bis zum Letzten. Sie ist bei meinen Eltern. Meine Eltern haben ein eigenes Haus. Mhm. Sie sind durch den Hauswirtschaftsraum, weil er in der Nähe vom Schlafzimmer ist, ist sie liegend, liegend. Ja, sie ist mit einer Schaufeltrage aus ihrem Krankenbett ja, auf die, wie sagt man dazu, Krankenliege, zum Rettungswagen transportiert worden. Mhm. Und jetzt ist das, man muss sich das so vorstellen, meine Eltern haben ein Grundstück, das ist gepflastert und das sind alles relativ, das ist nicht Naturstein, das sind Steine, und wenn man da drüber fährt mit kleinen Rädern, macht das tatatatatatatat. Mhm. Jeder Stein. Es war so grauenhaft. Dieser Weg, das sind so 40 Meter bis zur Straße oder bis zum Rettungswagen. Mhm. Sie hat bitterlich geweint. Sie hat Schmerzen gehabt. Sie hat geweint, während sie gefahren. Sie hatte Schmerzen, sie hatte Schmerzen, das hat man gemerkt. Ich habe es gemerkt, ich habe es gespürt. Und dann hast du später... Ich bin nebenher gelaufen, ich habe gerufen, ich hab gesagt, Mama, es sind noch 10 Meter, es sind noch 5 Meter, es sind noch... Dann hast du zusammen auf der Palliativstation mit ihr unheilig gehört? Habe ich. Mhm. War ihr denn klar, dass sie dann bald sterben wird? Ich denke schon. Ich muss ganz klar dazu sagen. Am 12. April hat mir der Arzt, ich denke den Namen des Arztes werde ich jetzt nicht sagen. Musst du auch nicht sagen. Weil das sind alles Sachen, das brauche ich jetzt gerade nicht. Superarzt, der hat mir am 12. April gesagt, ich habe ihn ganz klar gefragt, wie lange hat meine Mutter noch zu leben? Mhm. Ich werde das nicht vergessen. Und dann sagte er zu mir, wenn sie Sommer schafft, dann ist sie weit gekommen. Mhm. Warst du dann in der Todesminute bei ihr? Nein, war ich nicht. Ganz klar war ich nicht, nein. Also es ist so gewesen, der Dienstag, sie ist auf die Palliativstation gekommen, sie ist noch geröntgt worden. Man hat ein Loch in ihrem Magen festgestellt. Mhm. Dann hatte sie einen Darmverschluss. Mhm. Und ich habe immer gefragt, man kann das Loch zumachen. Mhm. Habe ich mir gesagt. Ich habe mir das gesagt. Und den Darmverschluss, den wird man auch wieder hinkriegen, habe ich mir gesagt. Naiv, weiß ich. Ich weiß, es ist naiv. Es waren ja eben nicht nur die Sachen, sondern es war eine multiple Krebserkrankung. Richtig, genau. Das hat der Arzt auch ganz klar gesagt. Mhm. Und ein Arzt ist ein Freund auch von meinem Vater. Und der hat ganz klar gesagt, selbst bei dieser Vorerkrankung das zu machen, da sind die Chancen 50-50. Ich, und das ist das Thema, ich habe bis zum letzten Tag gehofft. Mhm. Obwohl du wusstest, dass es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt. Hm. Ja. Wie hast du es dann erfahren, dass deine Mutter gestorben ist und von wem? Ja, das ist ganz einfach. Und zwar am Morgen des 9. Juni um 5.45 Uhr habe ich einen Telefonanruf per Handy bekommen, was abgesprochen war, ganz klar. Da rief der Arzt an und erklärte mir, das Krankenhaus ist dran. Und sagte mir liebevoll, ganz klar, ihre Mutter ist soeben verstorben vor 5 Minuten. Ich bin an dem gleichen Platz, wo ich jetzt bin, auf meinem Sofa. Das Telefon steht circa 5 bis 6 Meter im Flur, lag es. Ich wollte die Nacht, darum sage ich das jetzt ganz klar, ich wollte mit 4:30 im Wecker stellen und ins Krankenhaus fahren. Bin aber des Abends, also in der Nacht um 12:30 erst nach Hause gekommen, weil ich um 12:05 abgefahren bin bei ihr. Hatte mich da verabschiedet, habe gesagt, Mama, ich komme gleich wieder. Sie war ja gar nicht mehr ansprechbar. Sie hat es mitgekriegt. Sie hat aber nicht sagen können, ja, nein, oder ich freue mich, nein, das ist ganz klar. Da braucht man nicht weiter eingehen in diese Situation. Also du warst bis 1 Uhr nachts bei ihr gewesen? Bis 5:12. Bis 5:12? Bis 5:12 am 8. Okay. Genau. Also, bist du denn dann, als du die Nachricht erfahren hast, wieder hingefahren? Ja. Ja. Das heißt, du hast deine tote Mutter dann gesehen? Ja. Warst du alleine mit ihr im Zimmer? Nein. Mein Vater ist benachrichtigt worden gleich parallel im Anschluss meines Anrufes. Und ich habe dem Arzt ganz klar gesagt, er möchte bitte mein Vater informiert. Er wird ihn informieren und er wird auch meine Schwester anrufen. Da habe ich gesagt, das bitte ich auch drum. Ja, meine Schwester ist älter als ich und das hat dieser Arzt auch getan. Ich muss dazu sagen, ich war gar nicht mehr, ich habe es gar nicht mehr geschnallt. Das war eine Schwester, die Nacht bei meinem Vater im Haus mit verbracht hatte. Also hatte sich das dann erledigt. Also der hatte nur noch meinen Vater angerufen. Wie war das für dich, als du dann deine Mutter gesehen hast? Schlimm. Ganz schlimm. Du musst dir vorstellen, 10:30 oder kurz nach 10, meine ich, das gewesen, hat sich meine Schwester sich von meiner Mutter verabschiedet. Dann bin ich wieder in das Zimmer hinein. Ich kann es nicht genau auf die Minute sagen. Das interessiert mich auch gar nicht. Das muss so 10:30, 10:45 gewesen sein. Sie lag auf dem Rücken gelagert. Also wir reden jetzt von dem Vormittag. Wir reden 22.45 Uhr. Achso, als sie noch gelebt hat. Wo sie noch gelebt hat, okay. Ganz genau. Ja. Wo sie noch gelebt hat, am 8.9. am 8.6. Ich bringe das alles durcheinander, ich bin total durcheinander. Wo sie noch gelebt hat, also quasi, das war so um 22.45 Uhr, da gab es bei ihr ein Rucken, so, und ich war an ihrem Bett, es war ein so ein, du musst dir vorstellen, ein Stein, so ein, ich weiß nicht, wie diese Steine heißen, ein Lichtstein. Das ist ein Salzstein. Der war auf dieser Palliativstation, der stand auf der Fensterbank. Den hatte ich aber schon runtergestellt unter ihr Bett. Sie mochte kein helles Licht. Das kennt meine Mutter nicht. Das mochte sie nicht. Das hatten wir jetzt quasi nur noch als Orientierungsleuchte unterm Bett, dass es nicht wehtut auf den Augen. Es gab ein Rucken und das, meine Vermutung, war, dass da zu diesem Zeitpunkt der Darm geplatzt ist. Also ein Rucken in ihrem Körper. Ja, also sie hat das gespürt. Oh, das habe ich noch mitgekriegt. Und das ist auch, ja, und ich habe sofort, bin aufgestanden, habe die Klingel gedrückt, bin raus, habe gerufen, Pfleger, Pfleger, Pfleger. Die kamen dann auch, die beiden, also es waren Pflegerinnen. Und die baten mich dann auch, das Zimmer kurz zu verlassen. Das habe ich auch getan. Da habe ich gefragt, was war? Ja, ihre Mutter hatte gerade Stuhlgang. Da hatte ich die Hoffnung wieder. Ich sage, hey, sie hat wieder Stuhlgang. Ja, man klammert sich an allen Ecken. Umso schlimmer muss es dann ja gewesen sein, wenn du so voller Hoffnung noch warst, obwohl alles dagegen sprach, dass sie dann gestorben ist. Sie ist noch nicht beerdigt? Nein, das wird morgen, also, ja, ist morgen. Genau, am 15. Morgen ist das. Morgen. Ganz schlimm. Wie ist das geplant, die Beerdigung morgen? Also, sie findet morgen Nachmittag statt. Ich muss dazu sagen, sie wird verbrannt. Ist schon also verbrannt worden oder wird noch? Wird noch. Aber morgen ist die Trauerfeier schon? Morgen um 14 Uhr. Okay. Und wird unheilig da auch gespielt? Ja, es wird unheilig auch gespielt. Ja. So wie du warst. Es werden 3 Lieder gespielt. Einmal von Trude her. Das ist so. Niemals geht man so ganz. Genau. Ja. Dritte Lied hat sich meine Schwester auch so, ich weiß es nicht. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und von Unheilig und das dritte Lied? Das weiß ich nicht. Ach so, das habe ich nicht verstanden. Das von Unheilig, das ist, das habe ich mit ihr auch noch abends gesungen. so wie du warst. Mhm. Und ich hatte sie auch am Dienstagabend, habe ich sie in den Arm genommen. Mhm. Ganz, ganz vorsichtig. Ich habe ihr gesagt, dass sie für mich die beste Mutter der Welt war und dass ich sie unendlich liebe. Und sie sagte mir da noch, ich habe dich auch lieb. Ja, also Olli, mehr konntest du nicht machen. Mehr geht nicht. Und das ist gut, dass du das noch gemacht hast. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Und dass deine Mutter das noch wahrgenommen hat und verstanden hat. Das hat sie wahrgenommen. Das ist ganz groß, ganz großartig. Ich habe sie auch jetzt auf dem Bild vor mir stehen. Das kannst du dir sehr gut in dein Gedächtnis einbrennen, dass das noch passiert ist. Das wirst du dein ganzes Leben mit dir als Erinnerung mit dir tragen, diese Szene. Und die ist sehr schön und die ist sehr gut. Und die ist mit sehr viel Glück verbunden für deine Mutter. Deine Mutter wird in ihrer Not, kurz vor dem Tod, nochmal ein ganz großes Glückserlebnis gehabt haben. Und das ist einfach wunderschön. Ja, das denke ich auch. Sie hat so die Mimik. Du musst dir das, du kannst es dir, denke ich, vorstellen. Mhm. Also ich hätte es mir bis dahin nie vorstellen können, aber sie hat alles verstanden, was ich gesagt habe. Ich konnte mich sehr gut von ihr verabschieden. Das Tragische an der ganzen Sache ist, du bist natürlich durch den Wind. In 2010, würde ich auch noch ganz gerne sagen, ist der Freund meines Vaters auch an Lungenembolie gestorben. Mhm. Und auf den Tag genau heute ist ein guter Freund von mir tödlich verunglückt. Auf den Tag genau heute? Ja. 14. Juni 2007. Verkehrsunfall. Mhm. Olli, ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Ich möchte, dass meine Psychologin nochmal mit dir redet. Ja. Das geht so, du legst bitte auf und sie meldet sich gleich bei dir. Ja. Dann habt ihr etwas mehr Zeit, ihr beiden. Ja. Von meiner Seite aus nochmal mein tiefes Beileid und Mitgefühl. Ja. Und ich wünsche viel Kraft für morgen. Das wird ein schwieriger Tag morgen werden. Ja. Ich muss ganz klar sagen, das liegt mir... Hörst du mich noch? Ja. Also es liegt mir ganz klar auf der Zunge. Ich habe einen super Freund, den kenne ich seit 35 Jahren. Mhm. Ja. Der hat mir ganz klar gesagt, Olli, ich bin immer für dich da. Mhm. Seine Mutter, seine ganze Familie, seine Frau, von seiner Tochter bin ich der Patenonkel. Mhm. Also eine gute Freundschaft. Olli, ich muss jetzt mal ein bisschen abbremsen, weil die Zeit rennt uns weg. Ist in Ordnung. Domian, ich bedanke mich ganz lieb. Und denke an die schöne Szene, die du mit deiner Mutter noch erlebt hast. Jetzt legst du bitte auf und die Heike meldet sich gleich bei dir. Ist in Ordnung, danke. Auf Wiederhören, tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Ursula, 71, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Ursula. Guten Morgen, Domian, grüß dich. Freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich auch, dass ich es mal geschafft habe. Ich muss dir jetzt auch noch ganz kurz mal vom Thema abweichen. Es hat mich also wirklich geschockt, was ich eben gehört habe. Die Geschichte habe ich 2010 mit meinem krebskranken Mann erlebt. Ich habe ihn hier zu Hause sterben lassen. Mit meinem 20-jährigen Sohn zusammen gepflegt. Das hat mich jetzt echt geschockt wieder. Verstehe. Als ich das nochmal gehört habe. Wenn man das hört, kommen die persönlichen Erinnerungen an. Verstehe. Ja. Und 2011 erkrankte mein kleiner Enkel, gerade damals 5 Jahre, an AML-Leukämie und er kämpft heute noch. Ach. Also das ist jetzt mal nur kurz vom Thema abgelenkt. Deshalb hast du nicht angerufen? Ich bin total geschockt im Moment. Du hast wegen eines anderen Themas angerufen. Ja, richtig. Und was für ein Thema ist das? Also das ist meine schwerkranke Tochter. Sie ist 43 Jahre alt und ist 2005. Das hängt jetzt alles damit zusammen. Ich muss versuchen, mich da kurz zu fassen. Mhm. 2005 wurde sie überfallen und von einem Mann, den sie auch kannte, aber dem sie das nie zugetraut hätte. Wo wurde sie überfallen? In ihrer eigenen Wohnung. In der eigenen Wohnung? Mhm. In der eigenen Wohnung, ja. Ist sie verletzt worden? Ja, schwer verletzt. Schwer verletzt. Es war halt so, dass der Täter noch eine Freundin hatte, das war die Mittäterin halt. Und die, sie hatte einen Hund gehabt, das war so ein, die hat es aus dem Tierheim bekommen, so ein Richter, geschändeter, armer Hund, so eine, wie sagt man dazu, ich komme jetzt nicht drauf, ich bin zu nervös auch, Entschuldigung. Also ein starker Hund, ein aggressiver Hund? Ein Dobermann. Dobermann, nein, ja. Der war so geschädigt, also dass der die Liebe in Person war, also wirklich. Mhm. Und wie gesagt, ich will das nochmal ganz kurz, ich muss das kurz zusammenfassen. Mhm. Dieser Hund wurde dann abgelenkt durch ein mitgebrachtes Schweinepfötchen, was die Täter gekocht hatten vorher, um abzulenken von dem Vorhaben, was die eben vorhatten. Mhm. Und meine Tochter hat da gar nicht so drauf geguckt, haben sie dann in den Flur geschmissen, die Tür zugemacht. Ja, und dann ging das halt los mit so einem selbstgebauten Holzklotz, wo man die Finger oben reinsteckt. Hat er dann 12 bis 14 Mal, sagte das Gericht und der Gutachter, also die vierte Strafkammer war das hier in unserer Stadt, eingeschlagen auf den Schädel, bis sie halt dann sich selber totgestellt hat. Und dann hat er von ihr abgelassen, das war kurz vor dem 16. Dezember 2005, und hat er von ihr abgelassen, oder sie haben von ihr abgelassen, und da wurde sofort eine Ringverhandlung eingeleitet, aber sie waren halt verschwunden, und zwar ganz in der Nähe hier der Straße in dem Keller. Kurze Frage, Zwischenfrage, was wollten die Täter von deiner Tochter? Ja, die wussten, dass meine Tochter also immer so eine Spardose hatte. Eine Spardose, also nicht riesige Geldsummen zu Hause. Ja, es waren was von 600 und so viel Euro waren da drin. Also wir reden nicht von mehreren 10.000 Euro. Nein. Also, das war halt so Weihnachtsgeschenke. Also wurde deine Tochter schwerst verletzt bei diesem Unglück? Also es war so, dass das Gehirn, der Hirnschwellung eintrat und dass das mehrmals genäht worden werden musste und dass sie auch dann erbrochen hatte und was auch mit einer schweren Gehirnerschütterung wohl zusammenhing. Mhm. Und das heißt, dass deine Tochter bis heute daran leidet, an diesem... Die leidet bis heute darunter, die ist auch natürlich in ärztlicher Behandlung und ist bei einem Psychologen und Nervenarzt, bekommt natürlich diese Neuroleptika, um diese Psychose in Schach zu halten. Das heißt... Die ist ausgelöst worden durch das durch den Schock. Oh, ja, also Auslöser war das. Und wie geht es ihr körperlich? Kann sie sich bewegen? Ja, also die Motorik ist durch diese Neuroleptika schwer eingeschränkt. Kann sie sprechen? Ja, natürlich. Mhm. Nur sie spricht nicht mehr dieses flüssige Sprechen, das Vorausdenken hat sie nicht mehr so. Mhm. Das kann sie nicht mehr. Sie hat vor allem Angst. Sie hat Angst, den Ärzten gegenüber sich zu äußern oder zu öffnen. Sie hat Angst vor Leuten halt bei der Bank oder so, wenn sie so für mich mal Dinge erledigt. Lebt sie denn bei dir? Nein, sie lebt nebenan im Nachbarhaus. Da habe ich ihr eine Wohnung besorgt, damit sie immer ein Auge auf sie haben. Mhm. Ja, jetzt ist eben das passiert, was mich eigentlich unfassbar macht, nach meinem Rechtsempfinden. Und zwar ist es halt so, dass sie einen kleinen Hund hat, damit sie nicht so alleine ist. Und dieser kleine Hund muss dann abends nochmal raus. Und das hat sie dann auch gemacht vor 5 Wochen, also übermorgen sind 5 Wochen her. Da ist sie vor der Tür, ist sie irgendwie mit dem linken Fuß, als sie um die Ecke ging, umgeklinkt. Mhm. Einfach so. Und sie hat das nicht gemerkt. Mhm. Wie gesagt, irgendwie stand sie unter Schock. Und da ist so ein Restaurant, so ein Essensrestaurant, dann kam dann die Küchenhilfe rausgelaufen. Und da ihre Brüder und ich alle in einem Haus wohnen, ist ihr ältester Bruder runter, also der Halbbruder, sage ich jetzt mal, und hat dann geguckt, was los ist. Dann kam sofort der Notarzt. Da hing dieser linke Fuß nur noch an der Aorta und an dem Muskel halt. Der schleuderte also praktisch so durch die Gegend. Wie, das ist nur durch Umknicken passiert? Ja, nur durch Umknicken. Ach. Ganz komisch. Jetzt hast du gerade gesagt, das stellt dein Rechtsempfinden in Frage. Was meinst du damit? Das Rechtsempfinden ist das, dass das Krankenhaus, wo sie operiert worden ist, nach Not operiert in der Nacht, die dann, weil diese Fraktur so kompliziert ist, weil dieser Fuß ja praktisch nur noch an der Aorta hing. Und dass man dort gesagt hat, die darf nicht auftreten. Und dadurch die Koordination des Körpers, sie keinen richtigen Halt hat mit Krücken, habe ich dann drum um einen Rollstuhl gebeten. Den hat sie auch bekommen. Und wo ist das Rechtsempfinden jetzt? Wo? Das Rechtsempfinden ist das, dass die AOK in Niedersachsen, wo sie vorher gelebt hat, als wieder nach Aachen kam, als sie hier praktisch ausgerissen ist nach diesem Raubüberfall. Dort hatte sie einen Freund, sie hat sie mit 17 Jahren kennengelernt. Ursula, sag mal ganz schnell, was schaffen wir es nicht mehr? Es ist halt so, dass ich keine Möglichkeit habe, meine Tochter versorgt zu wissen. Okay, das heißt... Und der Arzt Atteste ausgeschrieben hat... Liebe Ursula, jetzt muss ich hier erstmal abbrechen, weil die Sendung vorbei ist. Ich hab's gehört. Grob habe ich es verstanden, wir melden uns gleich wieder bei dir, okay? Das ist gut, okay. Bis gleich, tschüss. Ich danke dir, vielen Dank. Sehr tschüss. Gerne. In der Technik, Benjamin Vlies, morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht und tschüss, bis morgen.